Modul 2, Übung 3c. Ich komme jetzt zum zweiten Beispiel. In den USA gibt es bereits Krankenhäuser, in denen Roboter Medikamente verteilen oder Krankenakten und Röntgenbilder transportieren. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Faszinierend. Aber sehen wir uns dieses Beispiel etwas genauer an. In Deutschland haben Krankenhäuser und Alten- und Pflegeheime große Mühe, qualifiziertes Personal zu finden. Da scheinen Roboter eine willkommene Lösung zu sein. Sie können das Verteilen von Medikamenten und Mahlzeiten oder das Abräumen des Geschirrs nach den Mahlzeiten zuverlässig erledigen. Aber wie gut ist es für die Psyche eines Patienten, wenn kurze Gespräche über das Essen oder das Wetter mit den Pflegekräften wegfallen? Hier wäre aus meiner Sicht eine Sache wichtig. Wenn die Roboter helfen, das Pflegepersonal so zu unterstützen, dass wieder mehr Zeit für das persönliche Gespräch mit einzelnen Patienten gewonnen werden kann, dann kann ich an dieser Entwicklung nichts Negatives sehen. Wenn die Roboter jedoch das Personal in Teilen ersetzen sollen und nicht entlasten, dann stehe ich dieser Entwicklung sehr kritisch gegenüber.